Should we report abuse in the church? Sollte man Vorfälle von Missbrauch in der Kirche melden? Wow. What? Was? Hi. Hallo. This is Marina. Das ist Marina. She is my PA. Sie ist meine persönliche Assistentin. One of the most incredible translators. Eine der fähigsten Übersetzerinnen. She is almost as cute as her dog. Und sie ist fast so süß wie ihr Hund. Her dog Paco is one of the cutest dogs in the world. Ihr Hund Paco ist einer der süßesten Hunde auf der Welt. And I'm Reinhard. Und ich bin Reinhard. Let's answer your question. Okay, wir werden diese Frage beantworten. This was actually a question that was sent to us. Das ist eine Frage, die uns zugesandt wurde. So, I assume you're talking about spiritual abuse and not sexual abuse. So, ich nehme an, die Person spricht hier über geistlichen Missbrauch und nicht sexuellen Missbrauch. That's what I'm guessing. Das ist das, was ich jetzt annehme. Because the question was only abuse. Weil die Frage, da war nur Missbrauch genannt. If you think about sexual abuse, of course you have to report it. Aber wenn du jetzt da von sexuellem Missbrauch geredet hast, ja sicher muss man den melden. Absolutely. Auf jeden Fall. For the protection and safety of others. Für den Schutz und die Sicherheit von anderen. But let's talk about spiritual. Aber lasst uns über geistlichen Missbrauch reden. Reinhard, shall I report spiritual abuse? Reinhard, soll man geistlichen Missbrauch melden? Before I can answer this question, let's define spiritual abuse. Bevor ich diese Frage antworten kann, lass mich dieses Wort geistlichen Missbrauch definieren. Many, many years ago, vor vielen, vielen Jahren, I did a study about spiritual abuse. Habe ich dieses Thema geistlichen Missbrauch studiert. It was shocking. Und es war schockierend. So, so shocking. Es war so, so schockierend. Here is what I found out. Und hier ist, was ich herausgefunden habe. That the symptoms of spiritual abuse are almost the same as the symptoms of sexual abuse. Dass die Symptome beim geistlichen Missbrauch fast die gleichen sind wie Symptome vom sexuellen Missbrauch. In other words. In anderen Worten. People who have been sexually abused and people who have been spiritually abused. Leute, die sexuell missbraucht wurden und Leute, die geistlich missbraucht wurden. Suffer the same traumas. Leben oder erleben die gleichen Traumas. Now, this is shocking. Und das ist schockierend. You know, when I think about this, I have a mix of emotion of deep anger. Und wisst ihr, wenn ich über diese Themen nachdenke, dann habe ich ein Gemisch von Gefühlen von tiefen Zorn and sadness. Und Traurigkeit. Why do I have this? Wieso habe ich das so? We work with abused children here in Brazil. Wir haben hier in Brasilien mit, wir arbeiten hier in Brasilien mit missbrauchten Kindern. I see the trauma and the pain that is written on their soul. Und ich sehe dieses Trauma und den Schmerz, der auf ihren Seelen geschrieben steht. And I've sat with for sure a few thousand people in my life. Und ich habe sicher schon mit ein paar Tausenden von Leuten zusammengesessen. That I personally talked about their spiritual abuse. Mit denen ich persönlich über ihren geistlichen Missbrauch geredet habe. You know, I know people who've been so destroyed by spiritual abuse they never recovered. Und wisst ihr, ich habe Leute gekannt, die so zerstört waren von dem geistlichen Missbrauch, dass sie nie wiederhergestellt wurden. Their purpose was destroyed. Sometimes marriages are destroyed. Ihr Ziel vom Leben war zerstört, ihre Ehe war zerstört. Because it is dangerous. Weil es gefährlich ist. So, what is spiritual abuse? Also, was ist geistlichen Missbrauch? For me it's very simple. Und für mich ist es ganz einfach. It is so comparative to sexual abuse. Es ist so vergleichbar mit sexuellem Missbrauch. Look, the sexual drive, is it something bad or something good? Ist das sexuelle Verlangen etwas My sexual desire. Gutes oder etwas Schlechtes? It's wonderful. Es ist wunderbar. If you think it's bad, then God did something very bad. Wenn du denkst, dass es schlecht ist, dann hat Gott etwas sehr Schlechtes gemacht. Because God gave us this desire. Weil Gott uns dieses Verlangen gegeben hat. So the sexual desire given by God, also dieses sexuelle Verlangen, das von Gott gegeben wurde, used in the right context, which is marriage, ist, wenn man es im richtigen Kontext braucht, welches die Ehe ist, it's wonderful. Wunderschön. When does it become abuse? Und wann wird es Missbrauch? When I use that desire, wenn ich dieses Verlangen gebrauche, which is God given, welches von Gott gegeben wurde, if I use it outside the right context, wenn ich es außerhalb vom richtigen Kontext gebrauche, and I use it to satisfy my own cravings, what I want, und ich es gebrauche, um meine eigene Lust oder mein eigener Wille zu erfüllen, that's sexual abuse. Und das ist sexueller Missbrauch. So now I desire sex and I take a child and I use it by force. So wenn man Sex will und ein Kind nimmt und mit Gewalt ihm was antut. Or it can even be an adult woman. Oder es kann auch eine erwachsene Frau sein. It's terrible. Das ist so schlimm. Das ist dramatisch. So now the same thing applies to spiritual abuse. Und das gleiche ist es beim geistlichen Missbrauch. If I have a God-given vision, wenn ich eine Vision habe, die von Gott mir gegeben wurde, if I have something that God has given me to fulfill on this earth, und ich habe etwas, das Gott mir gegeben hat, zum auf dieser Erde erfüllen, is this good? Ist das gut? Very good. Wunderbar. But if I now use people to fulfill that desire that God put in my heart, aber wenn ich Leute benutze, um diese Sehnsucht, die Gott in mein Herz hat, zu erfüllen, it's spiritual abuse. Dann ist das geistlichen Missbrauch. I tell all the people that work with me constantly, ich sag all den Leuten, die mit mir arbeiten, ohne Unterlass, we will never use people. Wir werden nie Leute benutzen. We love people, we don't use them. Wir lieben Leute, wir brauchen sie nicht. I have visions for the future. Ich habe Visionen und Träume für die Zukunft. To open orphanages all over Brazil. Waisenhäuser in ganz Brasilien zu eröffnen. Do we need people? Brauchen wir Leute dazu? Yes. Ja. Will we ever use people for that purpose? Werden wir je Leute brauchen, um dieses Ziel zu erfüllen? Never. Nie. So what's happening? Und was passiert also? God is joining people to us. Gott bringt uns Leute. He sends them to us and he says to these people, er schickt sie zu uns und er sagt diesen Leuten, I have something prepared for you. Ich habe etwas, das ich für dich vorbereitet habe. And this is to fulfill this purpose right here. Und das ist, um dieses Ziel, diese Bestimmung hier zu erfüllen. So when God joins me together with the people in the same purpose, it's not abuse. Also wenn mich Gott mit anderen Leuten zusammen in die gleiche Bestimmung einfügt, dann ist es nicht Missbrauch. That's why we don't use people. Aber das ist der Grund, wieso wir nicht Leute gebrauchen. Usually once every 2 to 3 weeks, I ask the people who are close to me. Und immer wieder alle 2 bis 3 Wochen frage ich die Leute, die mir nahe stehen. I say, Daniel, are you here because that's what you believe God has for you? Daniel, bist du hier, weil du glaubst, dass das ist, was Gott für dich möchte? Or are you here because I need you? Oder bist du hier, weil ich dich brauche? If you're here because I need you, please leave. I give you money if you go. Weil wenn du hier bist, weil ich dich brauche, dann geh bitte. Ich gebe dir sogar Geld, dass du gehst. Marina's only been with us for 5 weeks. Marina ist jetzt hier mit uns seit nur 5 Wochen. I've already asked. Und ich habe sie auch schon gefragt. Are you happy? Bist du glücklich? Are you satisfied? Bist du zufrieden? Are you doing this because this is what God has for you? Tust du das, weil du glaubst, dass das ist, was Gott für dich hat? She tells me yes. Und sie sagt ja. We love her and we love her working with us. Wir lieben sie und wir lieben es, dass sie mit uns arbeitet. The moment Marina would say to me, aber im Moment, wo Marina mir sagen würde, Reinhard, it was wonderful working with you, but I need to move on. Reinhard, es war wunderschön mit dir zu arbeiten, ab jetzt muss ich weitergehen. The moment I put pressure on her to remain here with me to help me do what I need to do. Vom Moment an, wo ich sie unter Druck setzen würde, dass sie hier bleibt und mit mir arbeitet und meine Bestimmung zu erfüllen. I've entered into spiritual abuse. Dann wäre ich in geistlichen Missbrauch eingetreten. And I will never do this. Und das würde ich nie tun. I promise you, I will never do this. Ich verspreche dir, ich werde das nie tun. You know I never will. Und du weißt, dass ich das nie tun würde. Shall we report spiritual abuse? Also, sollen wir Vorfälle von Missbrauch melden? Yes. Ja. We need to confront it and report it. Wir müssen es konfrontieren und melden. You know, I've come to this clear understanding. Und wisst ihr, ich bin zu diesem klaren Verständnis gekommen. That if there are systems that abuse people spiritually, I will tell people. Dass wenn es ein System gibt, das die Leute geistlich missbraucht, dann werde ich es den Leuten sagen. I will say to people, if you join this place, I guarantee you, you will be abused. Ich werde den Leuten sagen, ich garantiere dir, wenn du in dieses System eintrittst, dann wirst du geistlichen Missbrauch erleben. Reinhard, are you angry and bitter? Reinhard, bist du bitter und zornig? No. Nein. I'm a very happy person. Ich bin eine sehr glückliche Person. But how can I say I love people if I let them walk into a situation that abuses them? Aber wie kann ich sagen, ich liebe die Leute, wenn ich sie dann einfach reinlaufe in eine Situation, wo sie geistlich missbraucht werden? If I know a child is going to visit a place where it will be abused, I will stop it. Wenn ich zum Beispiel ein Kind weiß, das an einen Ort geht, wo es sexuell missbraucht worden werden würde, dann würde ich es ihm sagen, sicher. If I know that people will go to a place where they are spiritually abused, abused. Und wenn ich Leute kenne, die an einen Ort gehen, wo sie geistlich missbraucht werden, I'm gonna tell them. Dann werde ich es den Leuten sagen. I have no fear of doing that. Da habe ich keine Angst davor. You know, I think the church finally needs to wake up. Wisst ihr, ich glaube, dass die Gemeinden, die Kirchen endlich aufwachen müssen. And stop living in this wrong hypocrisy. Und in dies aufhören, dieser falschen Heuchelei zu leben. To ignore spiritual abuse because we have to walk in love. Geistlichen Missbrauch zu ignorieren, einfach weil man doch in Liebe wandeln sollte. It's not love. Das ist nicht Liebe. Listen with my finishing statement. Hört mein Schlusswort an. Love will always position itself. Liebe wird sich immer positionieren. If I love you, I will protect you. Und wenn ich dich liebe, dann werde ich dich beschützen. I have to position myself. Ich muss mich positionieren. So let's stand up against spiritual abuse. So lasst uns aufstehen gegen geistlichen Missbrauch. Comment if you would like to. Kommentiert, wenn ihr das möchtet. We'd love to hear your comment. Und wir lieben es zu lesen, was ihr schreibt. Share this video with others if you've been blessed. Und teilt dieses Video mit anderen, wenn ihr gesegnet worden seid. We are here to serve. Und wir sind hier, um zu dienen. Thank you for watching. Danke, um zuzuschauen.